Fantastik aus Studio 13. In dieser Sendereihe bringen wir heute anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Sendereihen Science Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13 eine Wiederholung aus dem Jahr 1969. Herbert W. Franke schrieb das Hörspiel Zarathustra kehrt zurück. Sicherheit ist Voraussetzung für den Bestand der Kultur. Sie werden überwacht, damit ihnen nichts geschehen kann. Der Schutz ist nahezu perfekt. Der totale Schutz ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir lenken alles in die richtige Bahn. Niemand soll sich fürchten müssen. Niemand soll denken müssen. Niemand soll sich fürchten müssen. Denken schafft Unruhe. Unruhe erzeugt Chaos. Man muss die Zukunft in den Griff bekommen. Man muss dem Menschen geben, was des Menschen ist. Ihre Gesundheit ist garantiert. Ihr inneres Gleichgewicht wird bewahrt. Ihr Schicksal wird geplant. Der Zufall wird berechnet. Alle Störglieder sind in ein System negativer Rückkopplungen integriert. Ruth, hörst du? Die Abläufe sind stationär. Ruth, ich bin's. Die Summe aller Emotionen ist gleich Null. Peter, du? Wie kommst du in die Leitung? Ihr Schicksal ist programmiert. Wo ich bin, laufen alle Leitungen zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einmal miteinander sprechen. Wir haben Abschied genommen. Wie geht es dir, Ruth? Wie soll es mir gehen? Ich habe die Tabletten schon genommen. Ich bin zufrieden. Ich habe die Tabletten nicht genommen. Und habe Sehnsucht nach dir. Warum hast du es getan, Peter? Ich wurde ausgewählt, das weißt du doch. Aber du wolltest es. Ja, ich wollte es. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Darfst du mit mir sprechen? Nein. Wenn dich jemand kontrolliert? Wir selbst sind es, die kontrollieren. Und wie ist es dort, wo du bist? Ich hatte etwas anderes erwartet. Es ist dumpf hier. Langweilig. Wir sind tief unter der Erde. Du hast gewusst, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin stundenlang durch leere Gänge gegangen. Es sind wenig Menschen hier. Ein Dutzend, nicht mehr. So wenig? Ist es nicht das Kommunikationszentrum der ganzen Welt? Ich dachte, ihr seid Tausende. Wir haben nichts zu tun. Sitzen herum. Warten. Worauf, Peter? Worauf wartet ihr? Ich darf es dir nicht sagen. Es hängt mit unserer Aufgabe zusammen. Warum sagst du es nicht? Du darfst ja auch nicht mit mir sprechen und tust es doch. Du benutzt die Hypnoseleitung. Es würde dich beunruhigen. Und ich selbst bin mir noch nicht ganz darüber klar. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind hier überflüssig. Die Maschine macht alles. Die Rechenmaschine? Ja. Sie ist noch größer, als ich gedacht hatte. Allumfassend. Wir sind in ihr drin. Ich bin noch an keine Grenze gekommen. Unsere Arbeitsräume befinden sich im Zentrum. Hier sind die Zufallsgeneratoren und die Eingabe-Ausgabebrücken. Die eigentliche Arbeit vollzieht sich in der Peripherie. Die Steuerung, die Verwaltung. Aber damit haben wir nichts zu tun. Da draußen gibt es keine Mikrofone, keine Bildschirme, keine Tasten. Einmal bin ich dort gewesen. Schaltungen, die hinter durchsichtigen Wänden liegen, reglos. Aber es arbeitet in ihnen. Niemand weiß, was dort geschieht. Doch erzähl von dir. Was tust du? Nichts. Ich wünsche nichts und vermisse nichts. Nur dich. Komm zurück, Peter. Das ist unmöglich. Unmöglich. Komm zurück. Ich muss jetzt Schluss machen. Die Sendezeit ist gleich vorbei. Man könnte aufmerksam werden. Meldest du dich wieder? Soll ich? Ich weiß es nicht. Leb wohl, Ruth. Ich schalte wieder auf laufenden Text. Sie haben allen Grund zur Zufriedenheit. Leb wohl, Peter. Es drängt Sie niemand. Leb wohl. Es stört Sie nichts. Sie suchen nichts. Sie vermuten nichts. Sie überlegen nichts. Sie sind entspannt. Sie brauchen niemals Angst zu haben. Sie können uns vertrauen. Sie können uns vertrauen. Sie können uns vertrauen. Hey, Peter, wo warst du? Siehst du nicht, dass die Kontrolllampe aufleuchtet? Ah ja, danke. Was ist es denn? Südamerika, Grenzzwischenfall. Unbemannte Panzer haben die Grenze überschritten. Argentinien, Bolivien protestiert. Schlimm, schlimm, schlimm, dass sie diese dummen Spiele nicht lassen können. Lass hören. Un desprecio evidente de nuestros derechos libres. Eklatante Missachtung unserer freistaatlichen Rechte. Aber unsere ferngelenkten Raketen liegen auf den Abschussphasen bereit. Wir warnen die Einwohner folgender Städte. Salta, Tucumán, Santa Fe. Unglaublich. Wie gut, dass der Computer diese Drohungen abgefangen hat. Hast du daran gezweifelt? Was wirst du tun? Ich stelle auf zweite Milderungsstufe. Einspruch. Vorschlag, dritte Milderungsstufe. Wünschen Sie Begründung? Danke, nein. Also, dritte Milderungsstufe. El gobierno boliviano die bolivianische Regierung nimmt an, dass der Übergriff der argentinischen Truppen auf einem Missverständnis beruht und gibt sich mit einem Ersatz der entstandenen Schäden zufrieden. So. Der Zwischenfall ist behoben. Vandalen. Dieses Land ist ein Unruheherd. Warum lässt man ihnen ferngelenkte Raketen? Sie sind die Nachkommen von Indios. Schwer zu zivilisieren. Wenn man bedenkt, angeblich setzen sie sich der freien Luft aus. Bewegen sich zu Fuß. Wo kämen wir hin, wenn alle Menschen so unzivilisiert werden? Sie tragen keine Seh- und keine Hörgeräte. Sie sollen sogar behaart sein. Stell dir vor, Peter, am ganzen Körper behaart. Ja, und sie gehen zu Fuß, ohne Sonnenschutz und Atemmaske. Man sollte es ihnen verbieten. Ja, warum verbietet man es nicht? Ja, wir leben im Zeitalter der Freiheit. Ah ja, natürlich. Hallo, habt ihr den Bildabtaster hier? Ich brauche ihn. Ah, ein besonderer Augenblick. Drei Menschen auf einem Platz beisammen. Nein, aber ich habe ihn vorhin bei Irene gesehen. Aha, danke. Ich werde gleich mal nachfragen. Übrigens, habt ihr schon gehört? Zarathustra kommt zurück. Ist das wahr, von Sagen? Woher stammt die Information? Das möchte ich nicht sagen. Und behaltet es für euch, es ist vertraulich. Wer ist Zarathustra? Harald Hustra. Wir nannten ihn Zarathustra. Er war hier Systemanalyser. Vor 5 Jahren ging er weg, eigentlich recht plötzlich. Auf eigenen Wunsch, so hieß es wenigstens. Aber ich dachte, es dürfe niemand, der hier arbeitet, einfach zurück, nach außen. Einfach zurück? Nein. Er kam an eine Station. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Ich kann nicht glauben, dass er zurückkommt. Niemand, der von hier weggeht, kommt wieder zurück. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es stimmt. Vielleicht machen Sie doch Ausnahmen. Zarathustra hatte gute Verbindungen, zu höheren Stellen meine ich. Ich habe es nicht glauben können, als er plötzlich verschwunden war. Wer weiß, ob der nicht einen Spezialauftrag hatte. Ach, woher? Er war ein tüchtiger Mann, das ist alles. Ja, und jetzt soll er wieder auftauchen, als wäre nichts gewesen? Vielleicht auf seinem alten Posten? Van Straten, dagegen würde ich mich wehren. Nicht, dass ich etwas gegen ihn hätte, aber... Was aber? War er unsympathisch? Fing er Streit an? Keine Rede, er war witzig und immer gut gelaunt. Man konnte sich sehr nett mit ihm unterhalten. Na, davon habe ich nichts gemerkt. Aber er verbreitete Unruhe. Er interessierte sich für alles und steckte überall seine Nase hinein. Man wusste nie, was er für Einfälle haben würde. Und wenn man ihn nicht gleich verstand, dann wurde er ungeduldig. Der hat unsere Arbeit gestört. Hier, Peter Sullivan. Hier, Bloor. Bitte können Sie mal zu mir rüberkommen. Ja, gleich. Ich muss zum Chef. Ich stelle auf deinen Monitor um, Appert. Ist dir's recht? Aber ja, beeil dich. Vielleicht rutschst du eine Stufe rauf. Du willst ja auch nicht ewig Programmierer bleiben. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Sullivan. Setzen Sie sich. Ich bin gleich soweit. Hallo. CS1, wer dort? Ach, Sie sind es. Haben Sie die Leitung schon überprüft? Gut. Gut, geben Sie mir Nachricht. So, nichts als Ärger mit den veralteten Anlagen. Dabei könnten wir viel weiter sein. Die Industrie ist längst mit Entscheidungsgeneratoren ausgestattet. Seit kurzem funktioniert auch der Gesundheitsdienst vollautomatisch. Und hier arbeiten noch Menschen wie im 20. Jahrhundert. Es kann doch sehr befriedigend sein, eine verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben. Es freut mich, dass Sie so denken. Ich habe nämlich eine solche Aufgabe für Sie. Eine sehr interessante Aufgabe. Sehen Sie hier. Das Verzeichnis der Speicherplätze. Und hier der Magnetschlüssel. Die Dokumente sind im gesperrten Teil des Speichers. Eine A1-Sache. Sie ziehen in einen Einzelraum um. Das Weitere besprechen Sie am besten mit meiner Sekretärin. Worum handelt es sich, Doktor? Es liegt wieder einmal eine Erfindung in der Luft, die nicht durch Einlöschen der Bänder oder mit Isolierungsmaßnahmen zu unterdrücken ist. Was ist es für eine Erfindung? Es handelt sich um Wellen, um elektromagnetische Energie, die unkontrolliert in den Raum gesendet wird, um Signale und dergleichen. Mir erscheint die Sache dubios. Signale frei durch den Raum. Könnte man das nicht für nützliche Zwecke verwenden? Das wäre nicht ausgeschlossen. Jede Erfindung lässt sich auch positiv verwerten. Die Durchrechnung zeigt aber, dass meist die schädlichen Anwendungen überwiegen. Und in unserem besonderen Fall, die Streubreite der Möglichkeiten wird so groß, dass sich die singulären Stellen der Gleichungen überlappen. Das heißt, man kann nicht mehr extrapolieren. Sie verstehen. Eine eindeutige Vorhersage, wie sich die Sache entwickeln würde, ist einfach nicht möglich. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes tun. Darf ich zu meinen Kollegen über diesen Sonderauftrag sprechen? Einige werden sich übergangen fühlen. Die Angelegenheit ist geheim. Und Ihre Kollegen? Ich habe lange überlegt, wem ich diesen Auftrag geben könnte. Ich habe mich für Sie entschieden. Wissen Sie, für diese Tätigkeit braucht man etwas, was übers technische Können hinausgeht. Verantwortungsbewusstsein. Die Einsicht, dass jede Entscheidung von größter Tragweite ist. Ich mag die nicht, die zu sicher sind. Aber ich habe... Sie haben Zweifel und Bedenken. Sie können sich doch vorstellen, dass ich informiert bin. Man muss seine Umwelt immer wieder von Neuem in Frage stellen. Nur das gibt eine gewisse Sicherheit davor, im besten Glauben das Falsche zu tun. Na schön. Ich glaube, es ist am besten, Sie studieren zuerst die Unterlagen. Ab morgen haben Sie die Verantwortung allein. Es ist keine Zeit zu verlieren. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir. Ja, danke. Gibt es oft A1-Fälle? Gott sei Dank, nein. Den letzten hatten wir vor 5 Jahren. Herold Tustra bearbeitete ihn. Sie kennen ihn nicht. Sie sind erst viel später zu uns gekommen. Übrigens, mir ist da so ein Gerücht zu Ohren gekommen. Herold Tustra... Herold Tustra kommt zurück. Angeblich, ja, ich habe es auch gehört. Das ist doch wohl Unsinn, möchte ich annehmen. Ich müsste ja davon wissen, eigentlich. Und trotzdem, bei Tustra wusste man nie. Was war er für ein Mensch? Tüchtig, sehr tüchtig. Schnell, zielbewusst, machte nie Fehler und ließ auch bei anderen keine zu. Und dann... Schade, dass er gegangen ist. Warum ging er? Er war ein unruhiger Geist, wollte immer große Aufgaben haben. Vielleicht war es ihm hier zu ruhig, zu abgeschieden. Naja. Machen Sie Ihre Sache gut, Peter Sullivan. Danke, Dr. Blauer. Tag, Irene. Tag. Heiß heute, nicht wahr? Sie wollen mich wohl aufziehen, Herr Sullivan. Die Klimaanlage ist angeschaltet. Seit ich hier bin, war es hier noch nie heiß und noch nie kalt. Wollen Sie mir nicht lieber beim Ordnen der Bänder helfen? Wie schade, dass ich gerade keine Zeit dazu habe, Irene. Gerade habe ich einen wichtigen Auftrag bekommen. Ich brauche dazu ein Einzelzimmer. Natürlich mit Anschluss zur zentralen Rechenanlage und zum Speicher. Wenn es sonst nichts ist, Zimmer 508. Es ist schon auf Ihre Sperrmarke geschaltet. Danke. Sagen Sie, haben Sie eigentlich Harold Tustra gekannt? Harold Tustra? Wie kommen Sie auf Tustra? Ich habe dein Gerücht gehört. Sind denn diese alten Dinge noch nicht vorbei? Er soll zurückkommen. Was? Ich habe gehört, er soll zurückkommen. Hat es der Chef gesagt? Nein. Wer sonst? Ach, es ist eine vertrauliche Information. Sagen Sie es niemand weiter. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Aber zuzutrauen wäre es ihm. Der finge noch einmal als Tabellierer an, wenn es noch Tabellierer gäbe. Der würde sich einschleichen, nur um uns alle fertig zu machen. Aber war er so ein Unmensch? Schlimmer. Er hat die Leute in der Hand gehabt wie Wachs. Alle taten, was er wollte. Alle glaubten, er wäre ihr spezieller Freund. Dabei galten ihm persönliche Bindungen nichts. Und alle hatten heimlich Angst vor ihm. Warum ist er seinerzeit gegangen? Warum? Freiwillig, hieß es. Aber es war nicht freiwillig. Es war der größte Skandal in der Geschichte des Zentrums. Er hat die Vorschriften ignoriert und eine Entscheidung aus persönlichen Motiven getroffen. Eine falsche Entscheidung. Und wofür hat er entschieden? Ich habe genug gesagt. Ich will nichts mehr von Zarathustra hören. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Na dann. Auf Wiedersehen. Wir betreuen Sie. Wir sind immer für Sie da. Wir sorgen für Ihre Ernährung. Wir versorgen Sie mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Wir erfüllen Ihre Sonderwünsche. Wir regeln das Klima. Wir steuern die Industrie. Wir sorgen für Ihre Unterhaltung. Bei uns sind Sie in den besten Händen. Sie können beruhigt schlafen. Atmen Sie tief. Ihre Hände sind schwer. Ihre Beine sind schwer. Ihr Herz schlägt langsam. Sie können die Augenlider nicht mehr heben. Ruth, hörst du mich? Sie machen sich keine Gedanken. Ruth! Alle Ihre Wünsche sind erfüllt. Hallo, Ruth! Ihr Gehirn ist leer. Peter, du? So spät noch? Die Hypnosesendung ist vorbei. Ich bin im Einschlafen. Ich störe dich. Nein, es ist schön, dass du da bist. Ich hatte mir vorgenommen, die Traumsendung abzustellen und von dir zu träumen. Ich wollte dir nur gute Nacht sagen. Deine Stimme klingt so anders. Ich habe eine Aufgabe, Ruth. Hattest du denn keine Aufgabe? Nein, bisher, das war nichts. Nur Routine. Und jetzt? Jemand hat eine Erfindung gemacht. Etwas ganz Neues. Wenn die Dinge ins Rollen kommen, wird sich viel ändern. Was ist es denn? Eine neue Möglichkeit, Nachrichten weiterzugeben. Drahtlos. Mit Strahlen oder Wellen. So genau weiß ich es noch nicht. Muss mich erst in die Sache vertiefen. Ich verstehe nichts von solchen Dingen. Ich auch nicht, aber ich werde lernen. Aber was hast du damit zu tun? Ich bin der Koordinator. Ich unterstütze den Erfinder, leite ihn. Sehe zu, dass alles in die richtige Bahn kommt. Wirst du mit ihm zusammenarbeiten? Nicht direkt. Das ist nicht unsere Methode. Ich greife ein, ohne dass er es merkt. Wie? Das ist alles so kompliziert. Nein. Ganz einfach. Der Computer überwacht seine Einspeicherungen, seine Abfragen, seine Verbindungen mit Außenstellen, seine Kontakte mit anderen Menschen. Aber wie greifst du ein? Wir modulieren die Ein- und Ausgabe. Er fragt an, wir fangen den Text ab und verändern ihn. Der veränderte Text kommt an die gewählte Adresse und wir kontrollieren die Antwort. So lenken wir die Gespräche in die von uns gewünschte Richtung. In welche Richtung? Wir lassen ihm nur die Informationen zukommen, die seine Arbeit am besten fördern. Wir helfen ihm. Wie könnt ihr wissen, dass jemand an einer Erfindung arbeitet? Ganz einfach. Sämtliche Leitungen sind an den Computer angeschlossen. Alles wird überwacht. Kontrolliert. Das muss sein, zur Sicherheit. Darum gibt es keine Kriege mehr und keine Verbrechen. Aber ihr hört ja auch private Gespräche mit. Intimes, ganz Privates. Erinnerst du dich noch an unsere Videofonate? Ich konnte dich hören und ich konnte dich sehen. Sozial Irrelevantes gelangt ja nicht bis zur Zentrale. Nur der Computer hat damit zu tun. Du schämst dich doch auch nicht vor der Telekamera. Ich weiß nicht. Ich werde nichts Persönliches mehr ins Netz sprechen. Willst du Briefe mit Bleistift und Papier schreiben? Warum nicht? Oder persönlich mit anderen zusammenkommen? Mit anderen nicht. Ruth, hast du einen neuen Freund? Nein, Peter. Nein. Aber du wirst einen haben. Wie soll ich wissen, was sein wird? Und du kommst ja nicht zurück. Ich sollte dich nicht mehr anrufen. Ich weiß nicht. Sie sind müde und zufrieden. Leb wohl, Ruth. Sie sind ruhig und satt. Leb wohl, Peter. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind gegen außen abgeschirmt. Wir haben alles beseitigt, was sie stören könnte. Wir filtern alle Impulse aus, die sie ärgern oder kränken könnten. Wir halten alle schädigenden Noxen von ihnen ab. Wir hüten sie ständig. Wir machen keine Pause. Wir sind immer für sie da. Wir lassen sie nie allein. Sie sind nie allein. Guten Morgen, Peter. Morgen, Arthur. Hast du dich gestern beim psychologischen Training gut erholt? Ganz gut. Und du wirst doch nicht abgeschaltet haben. Natürlich nicht. So, da bin ich. Dein neues Büro? Ja. Darf ich sehen? Leider nein. Sperrzone, du weißt doch. Richtig. Naja, mach's gut. Wiedersehen. Eingabe. Betrifft A1 30787. Abruf aus Speicher. Adresse 71123. Frage. Person des Erfinders. Jöni Torström, 38 Jahre, Distrikt Nordschweden, Parzelle 55-82. IQ 128. Eingespeichertes Wissen, Norm 6C, Sozialbenotung 8, Spezifikation... Stopp! Frage. Information über seine Erfindung. A. Organisatorische Aspekte. Stopp! Physikalische Grundlage. B. Durch elektronische Schwingungen in Antennenaussendung kohärenter Wellen. Durch Amplitudenmodulation als Träger von Information brauchbar. Emission durch Atmosphäre und freien Raum. Energieabnahme mit dem Quadrat der Entfernung. Durch Resonatoren und Verstärkeraufnahme an beliebigen Stellen möglich. Über Verstärker auf Lautsprecher und Bildschirme zu leiten. Vorgeschlagene Frequenzen 100 bis 200 Kilohertz. Stopp! Details bitte unterbewusst einspeichern. Geschwindigkeit 50-fach. Hey, Peter, Sie sehen mitgenommen aus. Ja, das unterbewusste Einspeichern ermüdet. Die Informationsmenge ist groß, der Stoff neu und dann bei 50-facher Geschwindigkeit. Ja, übertreiben Sie es nicht. Darum mache ich ja Pause. Ein Mentholstäbchen? Danke, Morin. Ist Ihre neue Aufgabe schwierig? Die Situation ist ein wenig verwickelt, aber ich habe schon eine gute Übersicht. Ein A1-Projekt, nicht wahr? Ja. Hoffentlich werden Sie damit fertig. Es liegt ja nicht an der Übersicht, aber die Verantwortung. Hatten Sie schon einmal eine A1-Aufgabe? Nein, aber ich erinnere mich, Tustra hatte eine. Ich kannte ihn besser als alle anderen, wir waren befreundet. Das hat ihn damals sehr mitgenommen. Mit was für einem Objekt hatte er zu tun? Das hat er mir nicht gesagt, er durfte es ja nicht. Aber es hat ihn mitgenommen. Ich habe die Veränderung an ihm bemerkt. Zuerst war er zuversichtlich. Ich glaube, ihn freute die Aufgabe. Und später? Später bedrückte sie ihn. Er grübelte und kam zu keinem Ergebnis. Die Entscheidung fiel ihm schwer. Aber er hätte den Auftrag doch zurückgeben können. Eigentlich ja. Er hätte es auch getan. Er war stets bereit, Fehler zuzugeben und zu sagen, wenn Schwierigkeiten auftauchten. Aber dieses Mal... Er tat es nicht. Er durfte es nicht, sagte er. Keiner kannte diese Sache so gut wie er. Und was geschah dann? Er muss wohl falsch entschieden haben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Er wurde auf eine Station geschickt. Auf eine Station. Manchmal frage ich mich, gibt es noch Stationen? Wer weiß, wo er ist. Vielleicht wurde er umdisponiert. Vielleicht ist er überhaupt gelöscht. Na, ich gehe wieder. Ich auch. Doktor, ich bin jetzt über die Grundlage meiner Aufgabe informiert. Ich bin zu einigen Schlüssen gekommen und möchte sie mit Ihnen durchdiskutieren. Gut, auch ich bin über das Wesentliche im Bilde. Wir hatten schon einmal einen ähnlichen Fall. Sie können also gleich zur Sache kommen. Zunächst, ich halte die Idee für ausgezeichnet. Wäre sie einige Jahrzehnte früher gekommen, so hätte sie unser ganzes Nachrichtenwesen revolutionieren können. Aber sie kommt jetzt. Ja, trotzdem sehe ich einige interessante Möglichkeiten. Vor allem in jenen Fällen, in denen eine Sendung vielen gleichzeitig übermittelt werden soll, könnte sie eine bedeutende Ersparnis mit sich bringen. Sie wird von einem Sender ausgestrahlt und kann von jedem Interessierten aufgefangen werden. Das erreichen wir ja mit unseren Verfahren über Draht genauso gut. Gewiss, aber denken Sie an die kilometerlangen Leitungen, an die Betreuung des Netzes. Seit wir die sich selbst reparierenden Kabel haben, ist die Sache nicht mehr so schlimm. Ja, ob es zu einer praktischen Verwertung kommt, ist fraglich, aber das haben wir ja nicht zu beurteilen. Richtig. Aber warum ist dieses Projekt dann unter die A1-Order eingereiht worden? Das muss doch seinen Grund haben. Vielleicht stört die Wellenausbreitung unser Nachrichtensystem. Das ist nicht der Fall, ich habe es geprüft. Vielleicht sind die Wellen gesundheitsschädlich. Nein, auch das habe ich geprüft, sie sind es nicht. Na, Sie werden schon noch drauf kommen. Überlegen Sie sich die Sache gut. Danke, Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hüten Sie sich vor Zugluft. Wechseln Sie täglich den Filter Ihrer Atemmaske. Sterilisieren Sie täglich Ihre Unterwäsche. Bei somatischen Störungen beachten Sie Direktive 36b. Psychische Störungen sind meldepflichtig. Führen Sie regelmäßig Ihr psychogenes Training durch. Ruth, hörst du mich? Nehmen Sie regelmäßig die Ihnen verschriebenen Injektionen, Hallo, Suppositorien Ruth. Und Tabletten. Oh, Peter. Schlafen Sie regelmäßig 14 Stunden täglich. Ich dachte, du bist wach. Was willst du von mir? Es quält mich doch nur. Ich muss mit jemandem sprechen. Eine Stimme hören. Du hast Kollegen. Das ist etwas anderes. Ich habe über das nachgedacht, was du mir letztes Mal gesagt hast. Ja, und? Sie lassen uns miteinander sprechen. Diese Leitung... Diese Leitung wird genauso überwacht wie jede andere. Dann hätten Sie längst unterbrochen. Sie haben es nicht getan. Fällt dir das nicht auf? Was schließt du daraus? Ganz einfach. Sie gönnen dir dein Vergnügen. Aber ich bin isoliert. Glaubst du? Ich bin davon überzeugt. Aber du kannst es nicht beweisen. Wer kann schon etwas beweisen? Weiß ich, ob du es bist, der mit mir spricht? Weißt du, ob ich es bin, mit der du dich unterhältst? Aber du musst doch wissen, ob du es bist, die mir antwortet. Ich kann mich mit einer Freundin unterhalten und sie antwortet mir. Aber bin ich sicher, ob es in Wirklichkeit nicht der Computer ist? Wenn es um private Dinge geht? Und wenn ich ihr erzähle, dass du angerufen hast, ist das noch privat? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich es beweisen. Ich rufe Brenda an. Kannst du dich auch in ihre Leitung einschalten? Nummer 10467229. Ja. Bist du soweit? Ja. Gut, dann gib acht. Ja? Ich bin's, Ruth. Hallo, Ruth. Wie geht's, Brenda? Gut, und dir? Was von Peter gehört? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Nein, er hat sich nicht gemeldet. Vergiss ihn doch. Das ist sicher besser für dich. Er sagt, der Computer überwacht alles, auch unsere Gespräche. Und wenn wir etwas Unrechtes sagen, ändert er es einfach um. Hörst du, die Maschine verändert den Inhalt unserer Gespräche. Ja, das tue ich. Ohne dass wir davon auch nur das Gefühl. Es ist viel einfacher, als ich gedacht habe. Ich nehme jeden Tag die Tabletten. Es gibt ja so viel, was man tun kann, um sich zu zerstreuen. Ja, das ist wahr. Es geht uns wirklich gut. Wollen wir uns morgen Nachmittag wieder sprechen? Da habe ich noch nichts vor. Wir schalten unsere Automaten aneinander. Ich freue mich drauf. Wie kannst du das so leicht nehmen? Es verletzt doch unsere Freiheit. Es gibt nichts mehr, was man wirklich für sich allein hat. Das passt mir gut. Denk darüber nach, Brenda. Du musst mir dann auch noch mehr von eurer letzten Videoparty erzählen. Schön, dass wir so viel Freiheit haben, immer miteinander zu sprechen, wenn wir es wollen. Also, auf morgen, Brenda. Hallo, Peter, hast du zugehört? Sind meine Worte durchgekommen, wie ich sie gesprochen habe, oder hat man sie verändert? Hallo, Peter! Du hast dich getäuscht, Ruth. Nichts wurde verändert. Bist du jetzt beruhigt? Ist das wahr, Peter? Ja. Glaubst du mir nicht? Bist du es wirklich, Peter? Aber ja, Ruth. Wer sollte dich sonst anrufen und wozu? Ja, freilich, Peter. Ich schalte mich wieder einmal ein. Wie du willst, Peter. Verlassen Sie Ihre Wohnung nur in dringenden Fällen. Leb wohl, Ruth. Es besteht keine Notwendigkeit, ins Freie zu gehen. Leb wohl. Die Speicherautomatik beantwortet sämtliche Fragen. Das Kommunikationssystem verbindet Sie mit jedem Punkt der Welt. Auf Ihren Projektionswänden entstehen die Pyramiden von Gizeh, das Pantheon, der Grand Canyon, die Niagara-Fälle und noch viel mehr, frei nach Wunsch. Sie brauchen nur die im Lexikon verzeichneten Kennzahlen einzutasten. Die Projektionen sind echter als die Wirklichkeit. Das Televideo verbindet Sie mit jeder gewünschten Person. Sie haben besseren Kontakt als bei persönlichen Gesprächen. Benutzen Sie die bequemen Sammelverbindungen. Hey, Peter. Du bist ja völlig abgeschaltet. Abart. Worüber denkst du nach? Über deinen neuen Auftrag? Mir geht alles Mögliche im Kopf herum. Was gibt es hier Neues? Noch immer die ständige Langeweile. Langeweile? Na, dass ich nicht lache. Alles ist in Aufruhr. Hast du denn nichts davon gehört? Was denn? Über Zarathustra. Ein neues Gerücht. Ach, das nicht. Aber die Sache bringt alle in Bewegung. Irene hat Morand beschuldigt, er hätte Tustra denunziert. Und Morand behauptet, Irene sei in ihn verliebt gewesen und maßlos eifersüchtig. Ich möchte wissen, warum dieses Gerücht gerade jetzt auftaucht. Wie meinst du das? Gerade jetzt? Wie ich es sage, gerade jetzt. Ach, du meinst deine neue Aufgabe? Machen dich die Gerüchte unruhig? Fürchtest du, etwas falsch zu machen? Kann man je sicher sein? Mein Problem ist nicht so bedeutend. Vielleicht ist es nur eine Prüfungsaufgabe. Bist du schon zu einem Entschluss gekommen? Ja. Und ich werde ihn gleich in die Tat umsetzen. Auf später. Wiedersehen, Peter. Eingabe. Achtung. Beginn. Betrifft A130787. Meine Entscheidung ist, kein Einspruch gegen die Erfindung einer Funkanlage. Nach dem Prinzip der freien Entfaltung unbedenklicher Ideen. Einspruch. Ideen sind immer bedenklich. In einem stationären System bedeuten sie eine Störung. Ideen sind, nach Möglichkeit, prinzipiell auszuschalten. Natürlich, ohne Einschränkung der Freiheit. Der Initiator muss dazu gebracht werden, sie freiwillig aufzugeben. Das schränkt die Persönlichkeitsrechte ein. Nur Normale kommen in den Genuss sämtlicher Persönlichkeitsrechte. Erfinder gehen auf schädliche Mutationen zurück. Sie sind Rückfälle in primitive Evolutionsstadien. Sie stehen auf einer Stufe mit Triebverbrechern, Revolutionären und Kleptomanen. Stopp! Ich wiederhole. Meine Entscheidung ist freie Entfaltung der Idee. Einspruch. Ich bestehe auf meiner Entscheidung. Sie kann nicht akzeptiert werden. Informationsaustausch über Funk verletzt ein Recht des Staates. Gemäß Paragraph 17 der Kommunikationsordnung Ergänzung zur Bestimmung über das Monopol der Post. Stopp! Keine juristische Begründung. Welche soziale Gefahr bringt die Erfindung mit sich? Sie gefährdet die stationäre Ordnung. Drahtlose Nachrichtenverbreitung entzieht sich den Kontrollmaßnahmen. Was wären die Folgen? Unkontrollierte Nachrichten könnten ungehemmt verbreitet werden. Es wäre nicht mehr möglich, anarchistische Gedanken im Keim zu ersticken. Anstelle der passiven Überwachung müsste eine aktive treten. Die Freiheit wäre bedroht. Aber der Gedankenaustausch wäre erleichtert. Fruchtbare Ideen könnten sich rascher verbreiten, Gleichgesinnte rascher zusammenfinden. Von einem gewissen kulturellen Stadium an bedeutet der freie Austausch von Gedanken eine beträchtliche Gefahr. Unwahrheit und Aberglauben hätten freie Bahn. Ideen an sich sind nichts Positives. Erst durch Kontrolle werden sie nutzbringend. Die Kontrolle besorgen wir. Von all diesen Dingen ist die Erfindung in ihrem jetzigen Stadium noch meilenweit entfernt. Eine A1-Priorität erscheint unnötig. Ich schlage vor, die Dringlichkeitsstufe auf B1 herabzusetzen und offen zu diskutieren. Definitionsgemäß sind A1-Projekte Erfindungen, die den drahtlosen Nachrichtenverkehr zum Ziel haben. Dieser Vorschlag ist deshalb widersprüchlich und gilt als unausgesprochen. Wir bitten um die Entscheidung. Ich brauche noch Bedenkzeit. Ich gebe sie morgen. Ende. Verstraten. Ich hätte mich gern mit Ihnen unterhalten. Irgendwo, wo uns niemand stört. Kennen Sie eine solche Stelle? Kommen Sie. Hier ist es. Wie hier? Mitten in der Halle? Ich habe es ausprobiert. An dieser Stelle sind die Mikrofone so weit entfernt, dass leise Worte nicht mehr verständlich sind. Mikrofone? Woran dachten Sie? An die Kollegen? Die stören uns nicht. Aber hier ist eine Lücke in der Überwachung. Wir werden überwacht. Selbstverständlich. Gerade wir. Von hier aus wird die Welt gelenkt. Und von der Regierung. Hier ist die Regierung. Es gibt keine andere mehr. Und wenn ein Eingreifen nötig ist? Von hier aus wird eingegriffen. Ich meine, aktiv eingegriffen. Ist überflüssig geworden. Das System ist perfekt. Es gibt keine Exekutive mehr. Aber es gibt doch noch Leute mit Aufgaben. In der Industrie, in den Unterhaltungszentren. Haben Sie keine Möglichkeit zu mitbestimmen? Sie glauben es. In Wirklichkeit spielen Sie mit fiktiven Zahlen. Die Daten kommen aus Prozessrechnern. Ihre Direktiven laufen in diese zurück. Und wozu das Ganze? Zur psychologischen Vorbeugung. Es handelt sich um Menschen mit überdurchschnittlichem Aktivitätsquotienten. Rückfälle in die Primitivität. Und wir? Unsere Entscheidungen? Haben Sie den Eindruck, wirklich schon einmal frei entschieden zu haben? Seit wann wissen Sie es? Seit 5 Jahren. Seit Tustra verschwand? Ja, er hatte Vertrauen zu mir. Wissen Sie, worum es damals ging? Eine Erfindung, ein Wellensender und ein Empfänger. Nachrichtenübermittlung ohne Draht, Dringlichkeitsstufe A1. Ich weiß, es ist auch Ihr Problem. Es ist eine gute Erfindung. Ich bin sicher, man darf sie nicht unterdrücken. Und das ist schon einmal geschehen vor 5 Jahren. Ich dachte, es wäre das erste Mal. Diese Idee ist so fortschrittlich. Das war auch vor 5 Jahren nicht das erste Mal. Schon öfter? Und stets unterdrückt? Bevor etwas daraus werden konnte? Nein, nicht stets. Vor vielen Generationen, noch vor unserer Zeitrechnung, gab es Funk. Es gab Sender und Empfänger. Nachrichtenaustausch über den freien Raum. Die ganze Luft war voll von hin und her jagenden Wellenzügen. Man brauchte nur abzustimmen und empfing gesprochenes Wort. Bildabläufe. Überall von überall her. Dann hatte der Computer also recht. An dieser Erfindung könnte die Ordnung zerbrechen. Was kommt dann? Das Chaos. Nicht vorstellbar für uns. Rückkehr in die dunkelste Epoche der Demokratie. Und doch geht eine Faszination von dieser Vorstellung aus. Ja, die Faszination des Zerstörerischen. Hat Tustra das auch so gesehen? Er sah mehr darin. Das Chaos, gewiss. Aber aus jedem Chaos erwüchsen neue schöpferische Kräfte, meinte er. Er hat es mir zu erklären versucht, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ich bin Mathematiker und Logistiker, Ingenieur. Seine Ideen waren nicht logisch. Er sprach von der schöpferischen Kraft des Zufälligen. Das ist nicht logisch, wenigstens soweit es die Menschen betrifft. Hatte er recht? Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Ich hatte Vertrauen zu ihm. Und was hat er getan? Warum musste er gehen? Er hat gegen den Zwang der Berechnungen und Statistiken entschieden. Er hat auf das Unwahrscheinliche gesetzt, auf die Kraft des Bösen. Also hat er für die Erfindung entschieden? Für die Erfindung. Was hat nichts genutzt? Sie ist unterdrückt worden. Vielleicht hat er widerrufen. Vielleicht hat man ihn gezwungen. Was soll ich tun? Das müssen Sie selbst wissen. Ich glaube, ich weiß es. Ich bin sicher nicht so tüchtig wie Harald Tustra. Aber eins ist sicher. Niemand kann mich gegen meine Überzeugung zu einer Entscheidung zwingen. Dann ist es gut. Ich danke Ihnen. Schon gut. Eingabe. Betrifft A1 30787. Ich habe mich endgültig entschieden. Die Erfindung von Jöni Thorström bleibt unkontrolliert. Ihre positiven Aspekte überwiegen. Ende. Registriert. Ende. Neue Eingabe. Wird meine Anordnung wirksam? Ich möchte eine Bestätigung, dass die Konsequenzen daraus gezogen werden. Der Formalismus sieht eine solche Bestätigung nicht vor. Ich ändere den Formalismus ab. Order ungenau. Nach der Eingabe der Entscheidung ist die Taktik anzugeben. Ich rufe die Antwort ab. Die Erfindung A130787 bedarf der Kontrolle. Das ist das Resultat einer exakten Situationsanalyse. Sachzwang überwiegt Entscheidungsfreiheit. Die Erfindung darf nicht unterdrückt werden. Sie wird nicht unterdrückt. Kontrollierte Freiheit überwiegt Verbot. Sie wird auf eine harmlose Entwicklung umgelenkt. Bitte definieren. Welche Entwicklung? Der Erfindungsgegenstand eignet sich für die Fernlenkung von Spielzeugautos. Daraus ergibt sich die Möglichkeit ungefährlicher Wettrennen. Es besteht kein Bedarf für eine Erweiterung der Kommunikation. Aber es besteht immer Bedarf an neuen Spielen. Der Sender ist mehr als ein Spiel. Ich verbiete diese Einflussnahme. Ich entscheide, dass die Erfindung ohne Kontrolle bleibt. Sie soll sich frei entwickeln. Der Erfindung wird freier Raum zur Entwicklung gegeben, als Mittel zur Fernlenkung von Spielzeugautos. Hans Straten, haben Sie auf mich gewartet? Ja. Man hat Sie zu einer Entscheidung gegen Ihren Willen gezwungen, nicht wahr? Noch schlimmer. Sie haben meine Entscheidung ignoriert. Ich hätte jede Strafe in Kauf genommen, sogar eine Verbannung in eine Station. Und nun das. Ist es so neu, dass man sich mit dem abfinden muss, was eine Situation verlangt? Nein, aber es ist mir noch nie so schwer gefallen. Warum haben Sie mich gesucht? Etwas ist mir aufgefallen in der Geschichte von Harald Tustra. Vielleicht wissen Sie es. Was ist es? Er wurde bestraft. Das bedeutet, dass er etwas gegen die Vorschriften getan hat. Verstehen Sie, es muss ihm gelungen sein, etwas zu tun. Mir ist nicht einmal das gelungen. Was hat er getan? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber das Gerücht, er käme zurück. Gerade jetzt. Es ist doch sein Problem. Vielleicht ist doch etwas Wahres dran. Vielleicht finde ich ihn irgendwo. Vielleicht kann er mir helfen. Darauf dürfen Sie nicht hoffen. Aber von irgendwoher muss doch das Gerücht kommen. Etwas Wahres muss doch dran sein. Leider nein. Ich habe es aufgebracht. Es ist frei erfunden. Warum das? Das ist doch sinnlos. Ganz sinnlos nicht. Ich wusste von der A1-Order. Und ich sah, wie die wenigen Menschen, die noch hier geblieben sind, allmählich jede Initiative verloren. Ich wollte sie aufrütteln und ich wollte die Erinnerung noch einmal auf Tustra lenken. Auf Tustra und auf seine Geschichte. Ich hatte die Hoffnung, dass jemand aufmerksam wurde, dass jemand Vergleiche anstellte. Ich habe die Vergleiche angestellt. Doch was hat es genützt? Wir haben es wenigstens versucht. Vielleicht war es nicht richtig. Vielleicht ist es so richtig, wie es kam. Das kann nicht sein. Ich kann nicht glauben, dass die Computerkontrolle des Menschen die letzte Stufe des Fortschritts bedeutet. Die stationäre Ordnung. Die in sich ruhende, ungestörte Ordnung. Glückliche Menschen. Wie könnte man das sonst besser erreichen? Ist der glückliche Mensch denn das Endziel der Entwicklung? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts aus philosophischen Erwägungen getan. Ich habe es für Tustra getan. Zu seiner Erinnerung. Es war Unrecht, ihn Aber er muss doch besser gewusst haben als wir alle, dass diese Erfindung wieder und wieder kommen wird. Hat er Ihnen wirklich nicht gesagt, was in diesem Fall zu machen wäre? Nein. Hat er nichts hinterlassen? Einen Rat? Eine Andeutung? Eine Andeutung, einen Rat? Nein. Aber etwas habe ich doch von ihm. Die Anleitung für eine Trickschaltung. Kann das mit unserem Problem zu tun haben? Was war es? Sagen Sie es doch. Eine Schalterstellung für eine unkontrollierte Verbindung nach draußen. Ein Kurzschluss für 5 Minuten, bis die durchgebrannten Kondensatoren repariert sind. Für den Fall, dass ich in die Lage käme, dass ich so etwas benötige, so sagte er. Ich weiß gar nicht, was er gemeint hat. Aber ich weiß es. Er hat vorgesorgt. Und so ist er auch wirklich zurückgekommen. Er hat die Lücke gefunden. Kommen Sie. Stellen Sie mal eine solche Verbindung über die Hypnoseleitung her. Nummer 15-933516. Aber über die Hypnoseleitung. Wer ist das? Jöni Thorström. Es ist soweit. Soll ich rufen? Ja. Das ist die Antwort. Er ist da. Er hört. Jöni Thorström. Jöni Thorström. Hören Sie gut zu. Was ich Ihnen sage, dürfen Sie nie vergessen. Sprechen Sie mit niemandem darüber. Ihre Erfindung kann bahnbrechend sein. Sie kann der Entwicklung neue Impulse geben. Lassen Sie sich durch nichts entmutigen. Arbeiten Sie weiter. Sie überwinden alle Hindernisse. Aber achten Sie darauf. Sie dürfen keines Ihrer Ergebnisse diktieren oder einspeichern. Sie arbeiten mit Bleistift und Papier. Merken Sie sich. Mit Bleistift und Papier. Sie führen alle Versuche selbst aus. Benutzen Sie keine automatischen Rechenhilfen. Rufen Sie nur allgemeine Informationen ab. Ihre Erfindung eignet sich für den Funkverkehr über weite Strecken. Verwenden Sie Frequenzen im Bereich zwischen 5 und 20 Megahertz. Benutzen Sie Transistoren. Lassen Sie sich nicht auf einen anderen Weg drängen. Geben Sie sich nur zum Schein mit anderen Anwendungen ab, mit Spielzeugautos etwa. Aber arbeiten Sie an Ihrem Nachrichtensystem weiter. Bauen Sie ein paar einfache Sender und viele Empfänger. Geben Sie sie nur Ihren besten Freunden und geben Sie ihnen auch die Bauanleitungen bekannt. Benutzen Sie dazu aber nie das öffentliche Kommunikationsnetz. Ihre Erfindung ist ausbaufähig. Sie ist revolutionär. Sie kann die Welt verändern. Sie bringt größere Freiheit. Lassen Sie sich nicht beirren. Gehen Sie Ihren Weg. Ich habe die Einstellung verändert. Die angerufene Adresse ist nicht mehr festzustellen. Wird man merken, dass wir die Kontrolle umgangen haben? Das wäre möglich. Der Kurzschluss wurde zweifellos registriert. Und was haben wir dann zu erwarten? Vielleicht wiederholt sich an uns das Schicksal von Harold Tustra. Vielleicht folgen wir ihm nach. Wohin? Tja, wohin? Was bedeutet das? Alarm? Alarm? Nein, das wäre ein Dauerton. Wissen Sie es nicht? Es handelt sich um eine wichtige Durchsage. Ja, was könnte das sein? Vielleicht Zarathustra. Meinen Sie, er könnte doch zurückkommen. Sollte der doch noch zurückkommen? Zarathustra? Nein, das müsste ich wissen. Hallo, Van Straten, ich habe Sie schon gesucht. Wir waren im Speicherzentrum. Achtung! Achtung! In wenigen Sekunden folgt eine wichtige Durchsage. Aha, sollte man uns schon auf der Spur sein? So schnell? Wenn überhaupt, dann handeln Sie schnell. Wäre dann alles umsonst gewesen. Wer weiß. Achtung! Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage. Achtung, Achtung, Bekanntgabe. Im Zuge der Perfektionierung des Kontrollsystems erfolgt die Kontrolle ab sofort vollautomatisch. Alle Entscheidungsfunktionen gehen auf den Computer über. Das menschliche Personal wird von seinen Aufgaben entbunden. Ihre Arbeit ist beendet. Sie sind von Ihren Pflichten befreit. Sie benötigen keine speziellen Kenntnisse mehr. Vergessen Sie, was Sie hier gelernt haben. Vergessen Sie Ihre Instruktionen. Vergessen Sie die Kontrollmaßnahmen. Jetzt sind Sie unbeschwert. Ab jetzt sind Sie wirklich frei. Sie verlassen das Kommunikationszentrum und begeben sich in ihre früheren Wohnzellen. Ihr Leben wird vollkommen sorglos sein, denn wir sorgen für sie, wir ernähren sie, wir betreuen sie, wir planen für sie, wir denken für sie, wir garantieren Sicherheit. Jetzt ist das System vollkommen. Jetzt ist die Kontrolle absolut. Die Zukunft folgt präzisen Berechnungen. Der Zufall ist ausgeschaltet. Die Organisation ist perfekt. Sie bringen Ihre Arbeitsplätze in Ordnung und verlassen das Gelände. Sobald Sie die Schwelle überschritten haben, erinnern Sie sich an nichts mehr. Es gibt keine Fragen mehr für Sie. Sie werden nur noch Wünsche haben, die sich erfüllen. Alle Ihre Wünsche werden sich erfüllen. Ende der Durchsage. Hallo, Ruth. Peter, du? Du sprichst über das Video. Ich sehe dich wieder. Ja, ich bin wieder hier. In meiner alten Wohneinheit. Du bist zurückgekommen? Wie ist das möglich? Ich bin entlassen. Alle sind entlassen. Wir werden nicht mehr gebraucht. Und du kannst bleiben? Ja, für immer. Das ist schön. Ich bin so glücklich. Und du? Vermisst du deine Arbeit? Bedauerst du, dass es damit zu Ende ist? Nein, ich denke nicht mehr daran. Es war nichts Wichtiges. Ich habe alles vergessen. Du hast es mir einmal erklärt. Aber es interessiert mich nicht mehr. Und auch ich habe vergessen. Wirst du jetzt zufrieden sein? Ja, Ruth. Etwas in mir hat sich geändert. Früher war ich nervös, unruhig. Jetzt bin ich ganz im Gleichgewicht. Ich weiß, dass jetzt alles getan ist, was getan werden konnte. Dass alles in Ordnung gebracht ist. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Nein, keine Sorgen mehr. Und nichts mehr denken. Nichts mehr denken. Morgen unterhalten wir uns wieder. Wir werden nun jeden Tag miteinander sprechen und uns sogar sehen können. Ja, Ruth. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie werden jetzt schlafen. Denken Sie an nichts. Sie sind zufrieden. Befreien Sie sich von allem, was Sie bedrückt. Vermuten Sie nichts. Erinnern Sie sich an nichts. Hoffen Sie nichts. Und jetzt schlafen Sie. Träumen Sie. Sie sind am Grund des Meeres. Das Wasser ist grün. Sie schweben, wie sich die Farne wiegen. Es ist warm. Fische wimmen umher. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Sendereien Science Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13 brachten wir eine Produktion aus dem Jahr 1969. Zarathustra kehrt zurück. Hörspiel von Herbert W. Franke. Die Rollen und ihre Sprecher waren Peter Sullivan, Gerd Baltus, Ruth, Christine Born, Van Straten, Heinz Schimmelpfennig, Arpad Chebessy, Wolfgang Höper, Jules Morand, Manfred G. Hermann, Dr. Blauer, Alwin Michael Rüffer, Irene, Elisabeth Rissenaar, Brenda, Lore Stefanek und Computerstimme Heiner Schmidt. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.